ist dein Mund so fein? Sagst du ihn vor mir leid, ich hab dich lieb. Warum schwörst du mir ewige Treu? Flüstert dein Mund verzeih, vergib, vergib. Warum ziehst in die Fremde du fort, denkst nie mehr an mich? Wie schnell hast du vergessen das Wort, ich liebe dich? Warum küsst mich dein Mund so heiß? Sagst du ihm vor mir leid, ich hab dich Mund so heiß, sagst du ihn vor mir leid.